Du kannst es auch im Banner schreiben, Barakallahu fik Jamil. Du kannst im Banner schreiben, das wird oben. خير. النكاح لغة الضم والتداخل ويستعمل في الوطء وفي العقد، قيل مجاز من إطلاق على المسبب على السبب، وقيل من قال إنه مشترك فيهما وكثر استعماله في العقد، فقيل إنه فيه حقيقة شرعية أو ولم يرد في الكتاب العزيز إذا عقد الإنسان إلا أن يطأ المرأة فهو مشترك فيهما، ولكنه حقيقة شرعية، فالنكاح في ديننا لا يكون إلا بعد عقد شرعي صحيح، ما يكون إلا بعد عقد شرعي صحيح. بارك الله فيكم. داس بوخ دا هيغات، هيغات in der sage ich jetzt terminologischen Begriffen im Islam, man nennt auch Heirat Geschlechtsverkehr. Also wenn man sagt Geschlechtsverkehr, da meint man automatisch Heirat, weil in unserer Religion es kein Geschlechtsverkehr passieren darf ohne einen Heiratsvertrag. Und von hier, die Heirat an sich selbst braucht bei uns einen Vertrag, und diese Heirat nach dem Vertrag erlaubt natürlich der Mann und die Frau, dass sie Beischlaf haben. Deshalb die Heirat besteht, ist von Verknüpfen und Vermischen, und da sagt man auch Geschlechtsverkehr. Und das ist eine religiöse Handlung, und das kommt in Koran nur mit dem, das wird verbunden mit dem Heiratsvertrag, mit dem Vertrag. Die Brüder und Schwestern im Internet, im Paltok, wenn sie nicht richtig hören können, weil es eventuell Probleme gibt, da können sie hier rein, oben, zu Ustream, und da können Sie dort den Unterricht inshallah zuhören. Via unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch. An Ibn Mas'ud رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء متفق عليه الحديث 99 بعد 800 يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء متفق عليه أي يا معشر الشباب الجماع لقدرته على مؤونة النكاح فليتزوج ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه فعليه بالصوم ليدفع شهوته ويقطع شر مائه كما يقطعه الوجاء قيل أن الوجاء كما عند ابن حبان أنه الاختصاء وهو سل الخصيتين والأمر هنا بالزواج يقتضي الوجوب فلذلك اختلف أهل العلم في الزواج هل هو واجب أو هو مستحب أو هو مباح الزواج مباح أنه مباح ويستحب للإنسان وقد يجب على آخرين من القائلين بالوجوب داود الظاهري وابن حزم ورواية عن الإمام أحمد قالوا إن الزواج فرض على كل قادر على الوطئ إن وجد أن يتزوج ولكن جمهور أهل العلم ذهبوا إلى أن الأمر للندب لقوله تعالى فواحدة أو ما ملكت أيمانكم الإنسان ما يستطيع يعدل أو خاف على نفسه من العدل فواحدة أو ما ملكت يمينه فإذا يدور حكم الزواج الوجوب والاستحباب أما الذي لا يجد زوجه أو لا يقدر عليه فهذا يصوم والصيام كما أنه ينفع في تقليل الطعام والشراب فينفعه بانكسار النفس عن الشهوة فالذي يتزوج هذا يغض البصر ويحصن الفرج لأن الزواج له هذا الفعل أما إن لم يستطع أن يتزوج فيصوم فهذا يخفف الشهوة و لأنه إذا صام حصل تحصين الفرج وغض فذلك الصوم في هذا الذي لا يجد نكاحا. فالذي لا يجد نكاحا فليستعفف، وليس أنه والعياذ بالله يبحث عن الحرام. فنسأل الله العافية والسلامة. حديث 899، das ist das erste Hadith von dem Buch von der Heirat. Ibn Mas'ud Radhiyallahu alayhi sagte: Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte uns: O junge Leute, wer von euch heiraten kann oder wer von euch heiraten kann oder die Bedingungen der Heirat und die Verpflichtungen der Heirat erbringen kann, dann sollte heiraten, weil das besser ist für Blicke senken und für Keuschheit schützen. Und wer nicht heiraten kann, dann sollte fasten, weil das ein Heilmittel ist. Das Hadith ist bei Bukhari Muslim. Da muss man natürlich, es gibt hier Wörter, die gibt es nicht auf Deutsch. Muss man erklären. Der Prophet ﷺ hat zu den Leuten gesprochen, die jung sind. Denn diese Leute, die sind junge Leute, die haben natürlich Bedürfnisse. Ob sie Männer oder Frauen sind, die haben auch diese Bedürfnisse. Der Prophet sagte, wer natürlich fähig ist, zu heiraten. Was bedeutet fähig zu heiraten? Das wird der die Bedingungen der Heirat bringen kann. Was sind die Bedingungen für die Heirat? Dass du körperlich heiraten kannst, das bedeutet mit klaren Wörtern Geschlechtsverkehr durchführen kannst. Und du hast sozusagen die Möglichkeit, eine Familie zu gründen. Wenn das der Fall ist, dann solltest du heiraten. Was bedeutet hier Al-Ba'a? Das kommt im Arabischen Al-Ba'a. Al-Ba'a natürlich ist nicht direkt Heirat, sondern das ist sozusagen die für die Heirat. Und nicht direkt die Heirat. Und die Gelehrten sagen, das bedeutet normalerweise Geschlechtsverkehrprozess. Oder mit klaren Worten Beischlaf. Wer fähig ist von Frauen oder von Männern Beischlaf durchzuführen, sollte heiraten. Wenn aber man nicht fähig ist, oder wenn man keine Frau findet, oder wenn die Frau keinen Mann findet, dann sollte man fasten. Weil das Fasten die Bedürfnisse eines Menschen verringert. Ich sage nicht löscht. Trotzdem noch Bedürfnisse hat nach dem anderen Geschlecht. Aber das heißt, das wird verringert durch das Fasten. Der Prophet hat hier ein Wort benutzt, und zwar Wija. Al-Wija im Arabischen, das bedeutet, wir sagen natürlich Heilmittel hier, aber Al-Wija normalerweise ist es von Begierde stoppen oder löschen. Indem man das bei den Tieren damals gemacht hat, und da hat man Subhanallah, die kastrieren sozusagen. Das ist eigentlich wie Kastrierung. Aber die Bedeutung jetzt sprachlich, ja, aber die Bedeutung hier im Hadith, das heißt, wie wenn man, das heißt, wenn du fastest, dann wirst du eigentlich keine Bedürfnisse mehr haben. Jetzt für einen Mann. Und für eine Frau ist ja auch so das Gleiche. Aber das ist nicht so hundertprozentig. Das wirkt nicht bei allen Leuten. Deshalb sagte der Prophet, man sollte heiraten. Hat man die Möglichkeit nicht, dann sollte man fasten. Dann ist es Heilmittel. Wenn man heiratet, dann wird man die Blicke senken. Und da wird man die Keuschheit schützen. Was wird Blicke senken? Das heißt, normalerweise ein Mann, wenn er auf der Straße ist und sowas, der guckt, wenn er Frauen anschaut, dann bekommt er Gefühle. Oder dann bekommt er sozusagen, sage ich jetzt hier, vielleicht Begierde und so weiter. Das Gleiche. Deshalb sollte man die Blicke senken, weil die Blicke, die sind ein Weg zu dieser Sache. Und damit man die Keuschheit schützt, das will, da sagt man, Geschlechtsorgan schützen, damit man keine Unzucht begeht und damit man kein Haram begeht, dann sollte man heiraten. Deshalb haben die Gelehrten, einige der Gelehrten gesagt, aha, Heirat ist Pflicht. Weil der Prophet sagte, sollte heiraten. Und er sagt Ibn Hazm, eine Überlieferung von Imam Ahmed und von Dawud al-Zahiri. Die meisten Gelehrten aber, die sagen nein, heiraten ist eine empfehlenswerte Sache und nicht Pflicht. Aber normalerweise Heirat ist erlaubt. Das kann empfehlenswert sein. Und für die anderen kann Pflicht sein. Und manchmal ist die Heirat verboten. Oder unerwünscht. Das heißt, die Schimpfurteile der Religion können in der Heirat sein. Und da sollte man natürlich wissen, in welchem, sage ich jetzt, Niveau sich, in welchem Niveau bewegt sich, das wird die Person. Kannst du heiraten, hast du die Möglichkeiten, das wird angenommen, du hast Arbeit, du hast Wohnung, du bist jung, du kannst heiraten, dann heirate. Weil du denkst, du hast Angst um dich selber, du sagst, dann sollst du heiraten. Kannst du das nicht? Ja, dann faste. Du hast nicht so viel, Verlangen nach dem anderen Geschlecht. Und du kannst warten. Du hast nicht die Bedingungen der Heirat voll. Dann warte ein bisschen. Bist du krank? Krankheit. Und du darfst nicht heiraten. Darfst du nicht. Und so weiter war das. Und eigentlich, das empfehlenswert. Und man sollte versuchen zu heiraten. Früher gab es natürlich auch, was man mit der Rechten besitzt hat. Das ist Sklavinnen. Ja, aber heutzutage gibt es sowas nicht. Und von hier sollte man, Barakallahu fikum, etwas verstehen, dass man sagt, ich möchte überhaupt nicht heiraten, das geht nicht im Islam. Sollte man, wenn man nicht heiraten kann, sollte man Sklavinnen nehmen. Wenn man das nicht macht, weil man denkt, dass dies schlecht wäre, dann ist das nicht in Ordnung und das kommt im nächsten Hadith. Wa an Anas ibn Malik radiyallahu anhu, أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حمد الله وأثنى عليه وقال لكن وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. الحديث عند البخاري ومسلم، وهذا لفظ مسلم. وللحديث سبب، وللحديث سبب. قال أنس رضوان الله عليه: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فأن أصلي الليل أبدا. وقال الآخر: فإني أصوم الدهر ولا أفطر. وقال الثالث: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج. في رواية قال أحدهم: ولا آكل اللحمة. فجاء رسول الله إليهم فقال: أنتم قلتم كذا وكذا، أما والله إني أخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهنا بارك الله فيكم، الذي يرغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يريد سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام والنوم، عفوا الصلاة والنوم الصيام والفطر وزواج النساء، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني رغب عن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس من أهل الحنيفية السمحة، لأن الله سبحانه وتعالى يسر لنا ولم يعسر علينا. قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالإنسان يقتصد في العبادة ولا يبالغ في العبادة ولا يغلو فيها، وهذا دليل على أنه يحرم على الإنسان أن يحرم على نفسه الحلال. ما تفعل الحلال إذا أردت نعم، ولكن ما تحرمه على نفسك أو على غيرك، وهذا هو فتح لباب البدعة، فتح لباب البدعة من الناحية الحلال، ولكن من ناحية أخرى ما يجوز له أن يحرم على نفسه كما هؤلاء. سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم الإنسان في الليل وأن ينام، أن يصوم ويفطر، أنه يتزوج النساء ويأكل من الطيبات. أما الذي يحرم على نفسه هذا، انتبهوا، هؤلاء قالوا لأنهم تقالوا عبادة النبي. ما معنى تقالوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم؟ معناها أنهم رأوا أن عبادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هذه العبادة قليلة، فقالوا: كيف نصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم والله غفر له، فنحن يجب أن نزيد. فأرادوا أن يحرموا على أنفسهم شيئا أحله الله لهم، وهذا هو الغلو والبدعة في الدين. ذات النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن هذا، والشاهد هو: وأتزوج النساء، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم، هو شاهد على مسألة الزواج أنها من الطيبات الحلال، وأن الإنسان إذا استطاع أن يتزوج فليتزوج. بارك الله فيكم. حديث نوين هندط أنس رضوان الله عليه أتسيل تدسل قفيت محمد صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى لو بغيست und Allah dankte sich und Allah dankte dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aber ich bete und schlafe und faste und das Fasten breche und ich heirate Frauen. Wer meine Sunna nicht annimmt, ist nicht von mir. Der ist nicht von mir. Das hat diesen zwei Bukhari Muslim. Diese Überlieferung ist sehr bekannt. Und das hat einen Grund, diese Überlieferung. Und zwar, eine Gruppe von Leuten gingen zu Frauen vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und sie haben sie nach der Durchführung, religiösen Durchführung vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Praktizierung, gefragt, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam praktiziert, das wird wie oft. Weil sie gedacht haben, der Prophet macht nicht viel. Sie haben gedacht, der Prophet praktiziert nicht viel. Oder mit anderen Wörtern nicht übertrieben viel. Dann sagten sie diese Leute, ja, wo sind wir vom Propheten? Der Prophet Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm verziehen. Und er wird ins Paradies kommen. Wir werden seine Stufe niemals erreichen. Dann sagt einer von ihnen, ich werde in der Nacht beten und nicht schlafen. Der andere sagt, ich werde nicht mehr brechen. Immer durchfasten. Und der dritte sagte, ich werde keine Frauen heiraten. Weil er dachte, wenn er Frauen heiratet, dann wird er sozusagen, das ist eine Art Vernachlässigung der religiösen Verpflichtungen. Der Prophet kam zu ihnen und er hat das gehört. Er hat gesagt, ich habe gehört, dass manche Leute das und das gesagt haben. Dann hat der Prophet Muhammad sallam Allah lobpreist und der hat sich bei Allah gedankt. Dann sagte der Prophet, bei Allah, ich fürchte Allah am meisten. Und ich kenne Allah am meisten. Und ich bete in der Nacht und schlafe. Ich faste und das Fasten breche. Und ich heirate Frauen. Wer meine Sunna nicht, oder wer sich von meiner Sunna loslässt, oder los spricht, ist nicht von mir. Das heißt, diese Religion ist Religion der Erleichterung. Allah subhanahu wa ta'ala hat von uns nicht mehr verlangt, als was wir ertragen und aushalten können. Allah verlangt von uns nicht mehr, als was wir praktizieren können. Und Allah hat uns die Religion erleichtert, indem Allah subhanahu wa ta'ala uns bestimmte Handlungen befohlen hat oder bestimmte Handlungen verboten hat. Bestimmte Handlungen empfehlenswert gemacht hat und bestimmte Handlungen nicht erwünscht gemacht hat. Und die meisten sind erlaubt. Das ist, wenn du die Religion so praktizierst, das gegeben hat, dann bist du derjenige, der am besten lebt. Du brauchst nicht zu übertreiben und nicht zu untertreiben. Übertreiben, das bedeutet, du brauchst nicht mehr zu verlangen, oder nicht mehr zu praktizieren, als was Allah dir befohlen hat. Und du darfst nicht untertreiben, indem du das nicht praktizierst, was Allah dir befohlen hat. Und natürlich automatisch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der Beste und Vorbild von Muslimen, er selber, er hat in der Nacht gebetet, aber er hat geschlafen, er hat gefastet und er hat das Fasten gebrochen. Er hat Frauen auch geheiratet und das gehört, dass man die erlaubten Dinge im Leben genießen darf. Aber das sollte man nicht über der Religion noch im Leben. Und das soll man nicht mehr sozusagen, das sollte man nicht mehr verlangen, als was Allah von uns verlangt hat und was der Prophet von uns verlangt hat. Sollte man auch nicht verbieten, so nach Wahl. Ich verbiete etwas oder ich mache etwas nicht. Du kannst etwas zum Beispiel, du sagst, ich kann nicht heiraten, ich will erstmal nicht heiraten. Das ist kein Problem. Aber du darfst nicht sagen, ich werde nie heiraten. Oder heiraten ist schlecht. Oder zum Beispiel, du darfst niemals sagen, wenn ich das Fasten breche, dann ist das schlecht für mich und so weiter. Das heißt, Barakallahu fikum, diese Überlieferung ist die Tür eigentlich. Das ist eine Überlieferung damit, wie wir etwas in der Religion lernen. Übertreiben in der Religion, extrem zu sein in der und niemals gut. Weil manche Leute immer die schwierigste Variante nehmen wollen. Und die denken, die Armen, wenn sie das machen, das bedeutet, sie sind stark in der Religion. Das stimmt nicht. Im Islam sollst du die richtigste Variante nehmen. Die richtigste. Nicht die schwierigste. Nicht die schwierigste. Die richtigste. Weil es kann sein, dass die Leute dir etwas schwer machen. Und in der Religion ist das nicht so. Wie hier. Einer kommt und sagt, ich will keine Frauen heiraten. Warum willst du keine Frauen heiraten? Der sagt, ja, wenn man Frau hat, da muss man natürlich, da hat man Verpflichtungen und da muss man sehr viel machen und da verliert man seine Zeit. Da verliert man die Zeit. Lieber lese ich Koran, suche ich nach Wissen und lieber bete ich in der Nacht, als neben einer Frau zu schlafen. Man könnte sagen, ich bin jetzt nicht bereit zu heiraten. Ich will lernen und so weiter. Okay. Aber das darf man nicht so in dieser Begründung haben, wie diese Leute genau. Und das ist die Tür zu Bid'a und Übertreiben. Ghulu. In der Religion. Ghulu bedeutet Übertreiben in der Religion. Da muss man aufpassen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Deshalb der Islam ist gegen Extremismus und der Islam ist gegen Übertreiben in der Religion. Das wird unsere Religion verbietet, Übertreiben in der Religion. Oder auch im Leben. وعنه قال أي عن أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا ويقول تزوجوا الولود الودودة إني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة بابن حبان وله شاهد عند أبي داود والنسائي وابن حبان من حديث معقل ابن يسار والحديث في صحيح الجامع يأمر بالباءة يعني يأمر بالزواج الباءة هنا كناية عن الزواج وينهى عن التبتل التبتل هو الانقطاع عن النساء وترك النكاح انقطاعا إلى عبادة الله وأصل التبتل القطع ولذلك قيل لمريم البتول ولفاطمة رضي الله عليهما البتول لانقطاعهما عن نساء زمانيهما دينا وفضلا ورغبة في الآخرة كان غير نساء الأخرى والولود كثيرة الولادة كيف تعرف كثيرة الولادة؟ تنظر إلى نسبها أهلها والودود المحبوبة لكثرة خصائل الخير التي عندها فإني مكاثر بكم الأنبياء في روايه الامم يوم القيامه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم سيكون عنده كثير، سيفاخر الانبياء بكثره تابعه يوم القيامه. ووجه ذلك ان من امته اكثر فثوابه اكثر، لان كل نبي له اجر من اتبعه، فكلما كان التابع اكثر كلما كان الاجر اكبر. بارك الله فيكم. انس رضي الله عليه erzählt auch, der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم pflegte vielen, dass man heiratet, dass man heiratet. Und er hat ausdrücklich verboten, dass man heiraten verlässt, um sozusagen mehr Anbetung zu bringen. Das heißt, was man heutzutage sagt, Zölibat, Zölibatangebot, dass man sagt, ja, ich will nicht heiraten. Dies haben wir im Islam nicht. Ar-Rahbaniyya oder Tabattul. Tabattul, das heißt, dass man nicht heiratet, weil man denkt, da wird man mehr in der Religion wirken. Und man nennt Maryam, die Mutter von Jesus, Al-Batul, und Fatima Al-Batul. Da sagt man, die sind, waren so in der Anbetung mehr als die anderen Frauen. Das heißt, der Prophet Muhammad Sallam hat befohlen, dass man heiratet, hat befohlen, dass man heiratet und hat verboten, dass man nicht heiratet. Und er sagte, heiratet die Frau, die gebärt und die lieb ist, die gut ist. Ich werde stolz auf euch sein mit eurer Zahl vor der anderen Propheten am letzten Tag. Das ist bei Imam Ahmed. Al-Imam Ahmed hat das überliefert, Ibn Hibban. Es gibt auch bei Abu Dawud und Nasa'i und Ibn Hibban von Ma'qil Ibn Yasar. Barakallahu fikum, das ist klare Überlieferung. Der Prophet Muhammad Sallam hat uns befohlen, dass wir heiraten, wenn wir fähig für die Heirat sind, wenn wir die Möglichkeiten haben, wenn wir die Bedingung der Heirat haben. Man sollte eine Frau nehmen, die viel Kinder gebären kann. Wie kann man das wissen? Durch ihre Familie, durch ihre Mutter, Tanten und so weiter. Und da weiß man, dass in dieser Familie, die gebären sehr viele Kinder. Al-Wadud, die ist die Frau, die lieb ist, die zurückkehrt zu ihrem Mann, die guten Charakter hat, die gute Eigenschaften. Der Prophet sagte, warum? Ich werde am letzten Tag stolz auf euch sein, weil ihr Zahl zu viel ist. Das heißt, wenn man viele Kinder hat und diese Kinder natürlich Muslime sind und die praktizieren den Islam, die fürchten Allah subhanahu wa ta'ala, dann wird der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam stolz auf uns sein und er wird natürlich mehr Lohn bekommen, weil jeder Prophet Lohn bekommt, so wie das wird, wie viele Leute haben ihm gefolgt, bekommt er auch für diese Lohn, wenn sie die Religion praktizieren. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wird am letzten Tag kommen. Und seine Anhänger oder seine, die Leute, die ihm gefolgt haben, sind die meisten. Der Prophet sagte, wir werden inshallah die Hälfte von der Zahl der Paradies-Einwohner sein. Das wird die Muslime, inshallah. Die Hälfte. Und alle anderen Nationen machen die andere Hälfte. Wie viele Nationen in der Geschichte gab? Überlege dir. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه مع بقية السبعة. يعني الكل رواه. الحديث إخبار بأن الذي يدعو الرجال إلى التزوج أحد هذه الأربع، وأفضلها وأعظمها الأخيرة منها، فاصفر بذات الدين. الدين فالذي يريد أن يتزوج، يتزوج المرأة التي تسره إن نظر، وتطيعه إن أمر، ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره. المرأة التي تصلي شهرها، التي تصلي صلاتها وتصوم شهرها، وتطيع زوجها وتحفظ فرجها، يقال لها يوم القيامة: ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. ذاك بارك الله فيكم الحسب والمال والجمال، وفي رواية الكرم والتقوى. فإذا لم تفعل ذلك، يعني إذا ما فزت بهذه ذات الدين، فتربت يداك، التصقت بالتراب من الفقر. وهذه كلمة تخرج مخرج الغالب عند الناس، عند العرب، إذا قال لك تربت يداك يعني خسرت، يديك في التراب، يداك في التراب، أي أنت من الخاسرين. فالمرأة تنكح لهذه الأمور، ولكن المسألة الأهم هي الدين. وانتبه يا أخي، لو وجدت امرأة جميلة ذات نسب وحسب وكرم، يعني في نسبها في بيتها، وذات مال، فهنا إذا عجبك هذه الأمور انظر إلى دينها، فإذا كانت صاحبة دين فتزوجها، أما إذا ما كانت صاحب دين فاتركها، ولك الأجر، ولك الأجر. انتبه، لك الأجر قبل ما تزوج، حتكلم قبل ما تزوج. ليش؟ لأنك تركتها ليس لجمال أو مال أو حسب، لا، إنما تركتها للدين، تركتها للدين. فانتبه لهذا يا رحمك الله. أبو هريرة رضي الله عليه يتسيت فن هنزم قفيت محمد صلى الله عليه وسلم، دس هنزم قفيت صلى الله عليه وسلم زاكت أين فخاو يد قهي غاتت في فير ودا أوس فير غندن سوزاك wegen ihres Vermögens, sie ist reich, wegen ihrer Familienabstammung, ihre Familie sind gut und sie hat gute Abstammung, ihre Schönheit, hübsch ist sie, und ihre Religion. Gewinne die Frau mit der Religion, sonst sind deine Hände im Staub oder im Boden. Das Hadith bei Bukhari Muslim, bei den anderen sieben. Barakallahu fikum. Diese Überlieferung ist wichtig, weil der Prophet Muhammad sallam uns erklärt, wie man eine Frau sucht. Wenn du eine Frau haben willst, Du bist sozusagen die beste Frau. Wer ist die beste Frau? Die ist die Frau, wenn du sie anschaust, dann bist du froh, weil sie schön, hübsch ist. Wenn du ihr was sagst, dann macht sie. Und wenn du nicht da bist, dann schützt sie dich und schützt sie auch deine Ehre und schützt sie dein Vermögen. Und wenn die Frau, passt auf bitte, wenn die Frau ihr Gebet verrichtet und den Monat fastet und ihre Keuschheit schützt, wird ihre Ehre schützt und deine Ehre. Und wenn die das macht, was du ihr sagst, dann wird zu ihr am letzten Tag gesagt, geh ins Paradies durch die Tür, die du willst. Das wird, sie wird ins Paradies kommen dadurch. Natürlich, wenn sie die Grundlagen des Islam hat und so weiter. Jetzt aber hier, der Prophet sagt uns in diesem Hadith, der gibt uns vier Merkmale. Erstens, Vermögen, wenn die Frau reich ist. Zweitens, Familie, Abstammung, gute Familie. Dass du bist sozusagen sicher, wenn du auch Probleme mit ihr hast, dann gibt es eine Familie, die mit ihr sprechen kann, weil sie erzogen ist in ihrer Familie. Deshalb man sagt ja, man sucht eine Frau, im Arabischen sagt Bint Familie. Das bedeutet Bint Usra, Bint A'ila, Muhtarama sagt man. Und man sucht sich eine Frau, die von einer guten Familie kommt, weil man die Wahrscheinlichkeit hat und die Vermutung hat, wenn die Familie gut ist, dann wird diese Familie ihre Töchter gut erziehen. Dann drittens, wenn sie schön ist. Natürlich, wenn man eine hübsche Frau hat, eine schöne Frau hat, da will man sie immer anschauen, da will man mit ihr sitzen und so weiter. Und zuletzt sagte der Prophet, und ihre Religion. Warum hat der Prophet das zuletzt gemacht? Hier, damit er uns am Ende sagt, das ist das Wichtigste. Wenn die Religion der Frau gut ist, das wird, wenn die Durchführung der Religion gut ist, dann ist diese Frau die beste Frau. Sonst sind deine Hände im Boden. Da sagt man im Arabischen, das wird, du hast verloren. Du hast verloren. Wenn man sagt, deine Hände sind im Boden, oder deine Hände sind vom Staub bedeckt, oder von der Erde bedeckt, dann wird, du hast verloren. Was macht ein Mann, wenn er heiraten will, wenn er eine Frau sieht, die ist hübsch, reich, gute Familie, sagt, diese Frau passt. Dann fragt er nach ihrer Religion. Wenn sie Religion gut praktiziert und heiratet er sie, dann hat diese Person, inshallah, Lohn von Allah bekommen, weil er diese Frau geheiratet hat, nicht wegen Geld oder wegen Vermögen oder Schönheit und so, nein, wegen der Religion. Wenn sie hübsch, reich, von guter Familie abstammt, und dann schaut er ihre Religion, und die praktiziert nicht gut, dann sagt, nein, ich heirate sie nicht. Okay, sie ist hübsch und, aber sie praktiziert die Religion nicht, dann bekommt man auch dafür ihr Lohn, weil man diese Frau nicht geheiratet hat, wegen der Religion. Nicht wegen Vermögen und Abstammung und Schönheit. Und das ist der Moslem, der denkt. Aber die meisten bei uns in dieser Zeit, natürlich, du suchst eine Frau, die Religion praktiziert. Aber die anderen Themen auch sind wichtig. Wären diese Themen nicht wichtig, dann hätte der Prophet Muhammad das nicht gesagt. Natürlich auch diese Themen, die sind gut bei dem Mann. Die sind gut auch für den Mann. Wenn der Mann auch reich ist, von guter Abstammung ist und natürlich, wenn er auch schön ist, Und wenn er die Religion praktiziert, das ist der beste Mann. Wenn sein Charakter gut ist, sein Benehmen gut ist und er praktiziert die Religion, das ist der beste Mann. Sollte die Frau diese Chance nicht verpassen. Weil heutzutage, auch die macht das Gleiche. Das wird, sie sieht den Mann, sie guckt den Mann an, fragt ihn nach solchen Themen. Und dann am Ende fragt sie nach der Religion. Wenn er die Religion gut praktiziert und richtig praktiziert, dann sollte diese Frau ihn annehmen. Weil sie nicht immer so einen Mann finden kann. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رفى إنسانا إذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان الرف فالرفاء انتبهوا يا أخوة هو الموافقة وحسن العشرة وهو من رفع الثوب يعني هو من السكون من السكون فذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم له بالموافقة بينه وبين زوجه وحسن العشرة بينهما وانتبهوا يا أخوة كانوا في الجاهلية يقولون إذا تزوج الإنسان بالرفاء والبنين فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن هذا ليش؟ انتبه يقول بالرفاء يعني بموافقة والسكون وحسن العشرة بين الزوج والزوجة هذا جميل ولكن البنين ليش يقولوا البنين؟ لأنهم ما يريدوا بنات أقول لك حسن العشرة وتجيب بس أولاد ذكور أما بنات لا فذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك وعليك وجمع بينكما بخير أو في خير والمباركة دعاء الله سبحانه وتعالى يبارك على هذا الإنسان وفيه بارك الله فيكم هذا الحديث أن الدعاء Gehst du nach unten, machst du Wudu. Und dann komm wieder. So kannst du dich. Ja, das Thema hat ihn müde gemacht. Wir reden über Frauen. Und Heirat. Der kann nicht. Der hat schon, der Arme, der macht sich Gedanken, große Gedanken. Hatice. Traum ist weg. Alaykum salam. طيب مرة أخرى بارك الله فيكم. في أن الدعاء للمتزوج سنة. متى يدعى للمتزوج؟ قال أهل العلم بعد الدخول. لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا بعد الدخول دعا له هذا. طبعا لو دعا له قبل أيضا بعد العقد لا بأس. ما في شيء يمنع يعني. أما الرجل لنفسه لما يتزوج يضع يده على ناصية المرأة على رأسها ويقول يضع يده على رأسها ويقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلت عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه يعني ما خلقت له بارك الله فيكم أبو هريرة رضي الله عليه überlieferte dass der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم pflegte beim Gratulieren nach der Heirat zu sagen wenn jemand geheiratet hat der sagte ihm بارك الله لك möge Allah es für dich segnen وعليك und auf dich وجمع بينكما بخير und Allah سبحانه وتعالى bringt euch zusammen mit Gutem. Das Hadith ist bei Imam Ahmed. Das Hadith ist bei Imam Ahmed. Und das Hadith ist bei Imam Ahmed und bei den vier, und At-Tirmidhi hat das als sahih bezeichnet. Im Arabischen nennt man die Gratulation für einen neu Verheirateten Ar-Rafa. Das bedeutet, man sagt, möge Allah zwischen euch sozusagen Harmonie schaffen und dass ihr miteinander gut umgeht. Das ist guter Umgang und harmonisch. Vor dem Islam haben die Leute gesagt, Bir-Rafai wal-Banin. Das wird mit gutem Umgang, wir haben so gratuliert. Ich wünsche dir, dass ihr guten Umgang zueinander habt und harmonisch zueinander seid. Und ich wünsche euch viele, passt auf, Jungen. Benin. Nicht, die haben nicht gesagt viele Kinder, viele Jungen, männlich. Warum? Weil bei den Arabern damals ein Mädchen, eine Tochter, war eine sage ich jetzt, Entehrung. Aber im Islam, der Prophet hat uns an das beigebracht. Wir sagen der Person, möge Allah das für dich segnen, auf dich segnen, das wird für euch beide, und Allah bringt euch zusammen mit gutem und mit gutem Umgang. Allah gibt euch guten Umgang zueinander. Das sagt man einem, der geheiratet hat, der schon geheiratet hat. Nicht nach dem Vertrag, sondern nach der Heirat. Eigentlich. Wenn er schon die Heirat vollgezogen hat. Wenn man auch davor sagt, kein Problem, aber eigentlich, man sagt das danach. Aber die Person selber, wenn er eine Frau heiratet, der Mann, der tut seine Hand auf Stirn von der Frau und er sagt, oh Allah, ich bitte dich von dem Guten dieser Frau und ich suche Zuflucht bei dir vor dem Schlechten, was diese Frau hat. So sagt man nach der Heirat und wir stoppen hier bi-idnihi ta'ala. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Heute ist es die vierte. Ja, inshallah. Dann stoppen wir hier nächsten Dienstag, dann machen wir weiter, beten wir alle. Bis jetzt, barakallahu fikum, das geht darum, die allgemeinen, sage ich jetzt, Vorzüge der Heirat und so weiter, aber dann später fangen wir an mit den Regeln der Heirat, dann kommen wir zu Heiratsvertrag, wie man das macht, was braucht man dafür, wie ist das, was gibt es von Bedingungen und so weiter, wie in Italien. Das ist hier für heute, inshallah. Nur kurze Sache, barakallahu fikum, für unsere Brüder und Schwestern im Internet. Ich hoffe, dass man gut hören kann. Wir haben dieses Wochenende eine Änderung. Normalerweise am Wochenende, das zweite Wochenende, bin ich im Norden Deutschland. Aber barakallahu fikum, wir haben von 21. bis 24. haben wir Seminar, haben wir Islamkurs in Bremen. Dann kommen auch Abu Jamal und die anderen Brüder. Deshalb werden wir jetzt tauschen. Wir werden tauschen. Deshalb bin ich inshallah am Wochenende im Süden. Inshallah. Das heißt, die Änderung ist so: am Samstag nach Zuhur, inshallah, werde ich in Heidelberg sein. In der Moschee dort, Studentengemeinde. Dann barakallahu fikum, nach Asr in Karlsruhe, nach Maghrib in Stuttgart, Bidni Ta'ala. Und am Samstag ab 10 Uhr früh in Göppingen, dann nach Wuhr in Augsburg und nach Asr in München, Bidni Ta'ala. Das wird, es gibt 6 Unterrichte und die sind verschiedene Unterrichte. Das wird, das ist nicht der gleiche Unterricht, was man 6-mal macht, ja. Aufpassen. Deshalb, man sollte das Barakallahu fikum wissen. Und inshallah, wir treffen uns auch morgen zum Unterricht. Morgen Arabisch kommt ihr alle? Um 8. Wenn ihr nicht kommt, dann sagt Bescheid, damit ihr nicht allein kommt. Wie voriges Mal. Okay. Morgen Barakallahu fikum 20 Uhr. Fangen wir an mit der arabischen Sprache und dann inshallah nach Maghrib machen wir weiter mit Koranunterricht und wir machen weiter bi'izni ta'ala mit Tuhfat al-Atfal. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan, möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir, von euch annehmen, walhamdulillahi rabbil alameen, sallillahumma ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim kathira, subhanakallahu bihamdik, ashadu an la ilaha illa ant, أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا أدن. Es wird eine Person, die heiraten kann. Ja, Geschlechtsfrau. Natürlich, wir reden nicht von Geschlechtsreife, wir reden auch von Gehirnreife. Nicht jeder, der Geschlechtsreif ist, ist fähig zu heiraten.